Ich möchte mich im Folgenden unter dem Titel Rassismus und kritische Theorie eingehender mit dem Begriff des Rassismus beschäftigen. Ziel dieser Auseinandersetzung ist nicht, wie es der Titel etwas irreführend in Aussicht stellen mag, bestimmte Gedankengänge aus einschlägigen Werken der kritischen Theorie zu entfalten. Es geht in erster Linie darum, den Begriff des Rassismus, der eine moralische Eindeutigkeit beansprucht, zu analysieren. So besteht der Anfang darin, den politischen Gehalt, wie er durch einen inflationären Gebrauch zu verschwimmen droht, herauszustellen. Denn nicht selten ist die Verwirrung über die begriffliche Unsicherheit groß, ob ich das, was sich da gerade zutrug, als rassistisch, fremdenfeindlich, antisemitisch oder nationalistisch bezeichnen soll, beziehungsweise ob das nicht vielleicht alles das Gleiche oder zumindest doch ein Derivat des jeweils anderen ist. Eine derartige Konfusion, wie sie sich sowohl in verschiedensten politischen Strömungen finden lässt, birgt eben die Gefahr in sich, durch propagandistische Übertreibungen und oder Banalisierungen die Übereinstimmung der Erkenntnis mit ihrem Gegenstand zu verunmöglichen. Vorwegzunehmen ist jedoch, dass eine begriffliche Differenzierung keinen gegenseitigen Ausschluss der Phänomene bezwecken kann. Weiterhin ist es in jedem Fall notwendig, sich von einer Differenzierung abzugrenzen, welche darauf sinnt, die Opfer in ein Verhältnis der Konkurrenz zu setzen. Davon ausgehend ist es ebenso notwendig, dem beschränkten Rahmen entsprechend eine Kritik antirassistischer Position zu formulieren und gerade unter Rekurs auf die Dialektik der Aufklärung das Verhältnis von rassistischen Argumentationen und der Wissenschaft, die sich mit dem Einwand, Rassismus sei anachronistisch, weil unwissenschaftlich, jeglicher Verantwortung entzieht, zu analysieren. Das ist der Punkt, den ich nicht mehr so adäquat mit aufnehmen konnte, aber es sind schon Verweise drin. Aber wenn das von Interesse ist, dann könnte das nachher auch einfach noch diskutiert werden. Ich möchte zu Anfang ein längeres Zitat von Clemens Nachtmann hinzuziehen, um zu verdeutlichen, was im Vortrag unter Rassismus verstanden werden soll. Rassismus beginnt dort, wo von vererblichen körperlichen Eigenschaften, hier dem vererblichen Faktor Hautfarbe, auf fixe, natürlich und kollektiv vererbbare Eigenschaften wie Intelligenz, Temperament, Kultur, Charakter geschlossen wird, wo man also einen fixen, vererbbaren, kollektiven Wesenskern des Menschen annimmt. Rassismus ist also die Lehre von der erbgenetisch bedingten, das heißt natürlich gegebenen und damit unveränderlichen charakterlichen kulturellen Ausstattung von Menschengruppen unterschiedlicher Herkunft. Das ist die einzige enge und präzise eingegrenzte Definition, die sich geben lässt. Und nur eine gesellschaftliche Praxis, die unter Berufung auf diese, sei es wissenschaftlich verbrämte, sei es vulgär vorgetragene Auffassung, Menschen sortiert, schikaniert, diskriminiert, versklavt, ausbeutet, beherrscht oder ermordet, nur diese kann legitimerweise rassistisch genannt werden. Ich denke, anhand dieser Eingrenzung lässt sich bereits der elementarste Widerspruch jeder rassistischen Argumentation nachweisen. Behauptet wird nämlich, eine durch biologische Gesetzesmäßigkeiten festgeschriebene Höhe- bzw. Minderwertigkeit verschiedener Gruppen von Menschen. Ein Zitat: Die Sortierung in lauter besondere, miteinander unvereinbare Rassen impliziert gleichwohl die Anerkennung der Kategorie Rasse als eines allgemeinen, das heißt gesellschaftlich gültigen Gliederungs- und Herrschaftsprinzips. Die Aufteilung der Menschheit und somit deren Unvereinbarkeit untereinander wird letztlich also zum universellen Prinzip erhoben, das heißt, als von Natur ausgegeben anerkannt. Der Widerspruch ist offenbar, denn ein durch Natur determinierter Zustand müsste nicht erst bzw. ließe sich schlechterdings auch gar nicht als gesellschaftliches Prinzip setzen. Nun ist es aber genau das, was sich in der Willkür eines jeden Rassismus vollzieht. Als verdeutlichendes Beispiel sei auf den Grafen Gumignot hingewiesen, welcher mit seinem vierbändigen Essay über die Ungleichheit der Menschenrassen nicht zu Unrecht als Vater rassistischer Theorie gilt. Der zeichnete nämlich ein Untergangsszenario, was sich ihm durch Degeneration zu erklären schien. So ist er an der Annahme einer ehemals reinen Rasse, welche durch die Geschichte hindurch degeneriert, und gesteht somit ein, dass die Gegenwart der Rassen schlicht nicht nachweisbar ist. Dieses Eingeständnis legt Zeugnis darüber ab, dass jegliche Rassenlehre genau das nicht leisten kann, was sie beansprucht, nämlich eine unbezweifelbare Gewissheit über die Identität von Menschen, das heißt über ihre Zugehörigkeit zu einem Kollektiv zu stiften. Rassismus bezieht sich also auf eine scheinbare Voraussetzung, welche sie als Natur identifiziert, die aber wiederum selbst das Resultat von Geschichte ist. Verfolgungspraxen, welche vor allem im 18. und 19. Jahrhundert zunehmend rassistisch legitimiert wurden, sind natürlich weder ein ausschließliches Produkt jener Zeit, noch betreten sie mit der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft die Bühne der Geschichte. Der zeitliche Abstand zwischen Praxis und der ausformulierten Theorie ihrer Legitimation macht die Annahme, dass der grausamen Tat stets der rassistische Gedanke vorangeht, inkonsistent. Ein Beleg findet man in der Versklavung, Ausbeutung, Unterdrückung und Ermordung andersfarbiger Menschen, welche ja bekanntermaßen bereits mit dem Kolonialismus des 15. Jahrhunderts und über folgende Jahrhunderte ohne eine ausgesprochene rassistische Doktrin ihren Lauf nahmen. An dieser Stelle ist es lohnenswert, einen Blick in den Aufsatz von Jan Philipp Reensma, Die Falle des Antirassismus, zu werfen, der im November 1990 in der Konkret veröffentlicht wurde. Der Aufsatz setzt sich mit der Frage auseinander, ob die Erklärungskraft des Begriffs Rassismus nicht in Zweifel zu ziehen sei. Zu Anfang werden dann drei Thesen vorgestellt, von welcher die zweite dem von mir vorgetragenen, bisher vorgetragenen, in Zusammenhang gebracht werden soll. Die These lautet: Rassistische Argumentationen sind vom Ursprung her weniger ideologische Begründungen für Verfolgungen und Diskriminierungen als zunächst Versuche der Verfolgenden und Diskriminierenden, sich ihre eigene Praxis zu erklären. Um diesen Gedankengang zu verdeutlichen, greift er auf ein Beispiel zurück, was sich bereits in Polyakows Geschichte des Antisemitismus finden lässt. Um diesen Gedanken und diese These noch ein bisschen verständlicher zu machen, habe ich dieses Beispiel versucht, komprimiert zusammenzufassen oder das Nötigste da rauszukopieren und werde es jetzt kurz vorlesen. 1492, Spanien wird unter Ferdinand von Aragon und Isabella von Kastilien vereint. Das katholische Herrschaftspaar beabsichtigt, das auch christlicher Sicht vorhandene jüdische Problem ein für alle Mal zu lösen und fordert die spanischen Juden ultimativ auf, christlichen Glauben anzunehmen oder das Land binnen 4 Monate zu verlassen. Das Ergebnis: 150.000 Juden verlassen Spanien, 50.000 lassen sich taufen. Gemäß christlicher Logik gibt es daraufhin kein jüdisches Problem mehr in Spanien. Dennoch gibt es die Maranen, wie die getauften Juden und ihre Nachkommen genannt werden. Und die Tatsache der Benennung selbst kennzeichnet das Problem. Sie sollen eine identifizierbare Gruppe sein, das sind sie natürlich auch aufgrund ihrer Geschichte nämlich. Sie sind aber nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Das wiederum sollen sie auch gemäß des Anpassungszwanges nicht sein. Darin liegt das neue jüdische Problem für die spanisch-katholische Majoritätsgesellschaft. Man glaubt den Maran ihrer Bekehrung nicht. Man späht sie aus, man denunziert, arrestiert, foltert, tötet sie. Und man hatte ja zweifellos recht, wenn man an der Freiwilligkeit des neuen christlichen Bekenntnisses zweifelte. Schließlich hatte man es erzwungen. Doch war der ursprüngliche Verfolgungsgrund entfallen. Die Juden waren in die christliche Gemeinschaft gezwungen, sie hatten sich assimiliert, wie man es später ausdrückte. Gleichwohl glaubte man ihnen die Assimilation nicht, man hielt sie für Nicht-Assimilierte, die sich zu tarnen verstanden. Ist es einmal so weit, dann ist alles ausweglos. Erkennt man in einem Neuchristen Jüdisches, so ist er halsstarrig, kann man ihm aber gar nichts Jüdisches mehr entdecken, ist er besonders raffiniert. Was in diesem Beispiel durchaus deutlich hervortritt, ist, dass ein Wechsel der Motive stattfindet. Dieser liefert eben, wie in der oberen These dargestellt, den Verfolgenden einen Erklärungsversuch für ihre eigene Praxis. Das geschieht an einem Punkt, an welchem die ursprüngliche Motivation der Verfolgung aus irgendwelchen Gründen nicht mehr weitergeführt werden kann. Im Beispiel findet ein Umschlag von einem religiösen Antijudaismus zu einem rassistisch legitimierten Antisemitismus statt, der im damaligen Spanien tatsächlich durch biologistische Argumentation unterfüttert wurde. Die Funktionalität dieses Wechsels besteht also, wie bereits gesagt, in der Erklärung der eigenen Praxis. Dem liegt, wie unschwer zu erkennen, ein Zirkelschluss zugrunde. Die Voraussetzung beinhaltet bereits das zu Beweisende. Die Verfolgten werden verfolgt, weil sie nun mal die Verfolgten sind. Dementsprechend hat der Rassismus seine Ursache in der ihm vorangegangenen Verfolgungsgeschichte. Und auch knapp 300 Jahre später finden sich jene Erklärungsversuche der eigenen Praxis in den Worten jener Figur wieder, die eine der einflussreichsten der französischen und europäischen Aufklärung war. So heißt es in einem Zitat Voltaires: Wir sagen, dass sie Menschen sind wie wir, dass sie von einem Gott, der für sie starb, erlöst werden, und wir halten sie wie Lasttiere zur Arbeit an. Man ernährt sie schlechter als diese, wollen sie fliehen, so hackt man ihnen ein Bein ab. Und bei all dem wagen wir von Menschenrechten zu sprechen. Sie sind eine von der unsrigen völlig verschiedene Menschenart. Man kann sagen, dass ihre Intelligenz nicht einfach anders geartet ist als die unsrige. sie ist ihr weit unterlegen. Nur so lässt sich die Forderung nach Menschenrechten erklären, welche ohnehin nur für den abstrakten, der Sinnlichkeit beraubten Menschen und nicht für das konkret leidende Individuum relevant sind, und die gleichzeitige Eingrenzung, dass eben diese nicht für alle gelten, wobei das nicht als zu beseitigendes Übel, sondern als anregendes sozialwissenschaftliches Problem begriffen wird. Hans Meyer bringt das in seinem sehr empfehlenswerten Buch Außenseiter vor dem Hintergrund der Dialektik der Aufklärung in aller Klarheit auf den Punkt. Er schreibt: Allein ob die permanente Aufklärung noch eine Chance hat in der Aktualität und Zukunft, muss an jenen Außenseitern der Gesellschaft demonstriert werden, die als Monstren geboren wurden. Ihnen leuchtet nicht das Licht des kategorischen Imperativs, denn ihr Tun kann nicht zur Maxime einer allgemeinen Gesetzlichkeit gemacht werden. So wichtig die Ausführung Rehnsmars nicht zuletzt für eine angemessene Kritik, darauf werde ich später zurückkommen, sein mag, fehlt jedoch der notwendige Bezug auf eine Ideologie, die die Spaltung der Gattung zum Zwecke ihrer kapitalistischen Produktivierung erzeugt. Denn um die bewusstlose Uferlosigkeit einer Verfolgungspraxis erklärbar zu machen und es nicht als einem Raum stehendes Phänomen, dessen Ursache nicht rekonstruierbar ist, zu setzen, muss nach der Bedingung ihrer Möglichkeit und dem entsprechenden gesellschaftlichen Gehalt gefragt werden. Im Weiteren wird also eine Analyse des Verhältnisses zwischen bürgerlicher Subjektivität und Rassismus forciert. Ja, jetzt geht es um Rassismus und Subjektkonstitution. Ich beginne das mit einem Zitat von Joachim Bruhn. Der rassistische Ausschluss aus der Menschheit speist sich aus der Angst vor der Entwertung. Der andere als Unmensch symbolisiert die Folgen, die die Niederlage in der Konkurrenz mit sich bringt. Verlust der freien Verfügung über sich selbst und Angleichung an das Schicksal der Entmündigten. Der Staat kennt das Individuum nur als Rechtssubjekt, welches sich auf seinen Begriff gebracht zu einem empirischen Menschen verhält, wie der Tauschwert zum Gebrauchswert. Das wird gleich noch ein bisschen erklärt. Das heißt, es erscheint vor dem bürgerlichen Recht nicht mehr als besonderes leibliches Individuum mit eigener Qualität und Bedürfnissen. Wenn also der Bezug auf den einzelnen konkreten Menschen eine qualitative Geltung besäße, so gilt der Bezug auf das Subjekt nur quantitativ, nämlich als ein Exemplar des Gattungswesens schlechthin. Von ihm, also dem Individuum, wird alles Unverwechselbare und Einzigartige abgestriffen und übrig bleibt der abstrakte Mensch, wie er sich in jenem Gattungsbegriff darstellt und in den Menschenrechten ausspricht. Freie Entfaltung der bürgerlichen Subjektivität findet unter dem Diktat totaler Äquivalenz statt. Freiheit erscheint unter diesem als Zwang zur Einpassung in das Kollektiv dergleichen. In der Dialektik der Aufklärung schreiben Adorno und Horkheimer: Die bürgerliche Gesellschaft ist beherrscht vom Äquivalent. Sie macht Ungleichnamiges komparabel, indem sie es auf abstrakte Größen reduziert. Die Aufklärung wird zum Schein, beharrt wird auf der Zerstörung von Qualitäten. Die bürgerliche Subjektivität ist die praktische Identifikation mit dem Nichts. Als nichtiger Arbeitskraftbehälter erfährt das Individuum seine Degradierung zum bloßen, stets auswechselbaren Mittel. Das bürgerliche Subjekt ist ein überflüssiges, ersetzbares im Kampf um nichts. Es befindet sich in einer permanenten, fundamentalen Krise, welche sich aus einer panischen Angst vor einer Abqualifizierung seiner bürgerlichen Privilegien speist. So sehr es sich auch zu einer gesellschaftlichen Unnatur zurichten mag, egal mit wie viel Kraft es auch die Unterwerfung seiner eigenen leiblichen und der äußeren Natur investieren mag, kann es sich nie in Sicherheit im Sinne einer Verwertungsgarantie wähnen. Bürgerliche Subjektivität konstituiert sich als Selbstbewusstsein der Ware und daher im Kampf um die Realisierung ihres Werts. Die Abstraktifizierung der Individuen zum bedingungslosen Äquivalent und der Zwang zur Realisierung des eigenen Werts oder eben zur eigenen Produktivität erfolgt konsequent im Vorgang der ständigen Abgrenzung. Zitat: Der Ausschluss aus der Menschheit ist die originäre Leistung und die logische Konsequenz der Gesellschaft der Menschenrechte. Und auch in der Dialektik der Aufklärung heißt es weiter: Bezahlt wird die Identität von allem, mit allem, damit, dass nichts zugleich mit sich selber identisch sein darf. Diese Unfähigkeit, Identität aus dem eigenen Selbst zu gewinnen, kulminiert in einem Kampf gegen Unmenschen und Übermenschen. Die Begriffe sind auch von Joachim Bruhn. Und es war und ist der Rassismus, der den Ausschluss aus jener Gattung postuliert, für welche die Menschenrechte ihre Geltung haben sollten. Der Rassismus ist die Bemühung des bürgerlichen Subjekts, sich die eigene Produktivierung, das heißt seine ständige Zurichtung um der Realisierung des eigenen Werts willen, gegen die permanente Gefahr des eigenen Niedergangs zur Natureigenschaft zu verklären. Der gleichgemachte Mensch versucht den Unterschied zu den anderen durch seine Selbstrassifizierung zu begründen, welche ihm die gesellschaftliche Brauchbarkeit zur ureigensten Natur werden lässt. Gleichwohl ist Rassismus, wie es bei Christoph Türke heißt, die Reaktion auf die moderne Wirtschaftsordnung, und Rasse steht dabei repräsentativ für all die Eigenarten, die in dem Maße verschwinden, wie Kollektive von der Besonderheit und Beschränktheit ihrer örtlichen Umgebung, Vegetation, Ernährung, Produktionsweise und Umgangsform losgemacht und an die allgemeine Apparatur der gleichen Marktbedingungen, Werkzeuge und Fahrzeuge, Bilder und Töne, Wohnblocks und Modetrends angeschlossen werden. Materialistische Kritik rassistischer Ideologie bestünde darin, die Naturalisierung der eigenen Produktivität als gesellschaftlich notwendigen Schein kolonialer Praxis darzustellen. Eine Praxis, die Arbeitskraft als Natur setzt und die als minderwertig Projizierten auf ein unwertes Dasein reduziert. Der Versuch, sich als Element der produktiven Gemeinschaft auszuweisen, und so sehr der eigenen Überflüssigwerdung, zu entgehen, muss auf solcherlei Art und Weise aber zwangsläufig scheitern. Dem Zwangszusammenhang erbitterter Konkurrenz zu entfliehen, bleibt auch im Versuch der Selbstrassifizierung unmöglich. Wieder sieht sich das Subjekt der alles durchziehenden Nötigung ausgesetzt, die eigene Nützlichkeit unter Beweis zu stellen. In der äußersten Konsequenz müsste sich das Subjekt der Reihe nach gegen den Rest der Welt wenden und nach dessen Vollendung und dem damit einhergehenden Verlust der Identität durch Abgrenzung die eigene Hand gegen sich selbst führen. Doch was schwillt, ist der Zorn auf die reale Abstraktion der warenproduzierenden Gesellschaft. Alex Kruger schreibt dazu: Die objektive Situation derer, die der negativen Vergleichung ausgesetzt sind, welche einerseits ihre Subjektivität permanent setzt, diese aber ebenso permanent bedroht und hintertreibt, bringt den Hass auf das gleichmachende Prinzip und was damit identifiziert wird, hervor. Genau, das Zitat ist quasi als Einleitung gedacht. Ich könnte es auch nochmal wiederholen, wenn ihr wollt. Ja. Die objektive Situation derer, die der negativen Vergleichung ausgesetzt sind, welche einerseits ihre Subjektivität permanent setzt, diese aber ebenso permanent bedroht und hintertreibt, bringt den Hass auf das gleichmachende Prinzip und was damit identifiziert wird, hervor. Also, es geht darum, dass das Problem halt nicht in der Konkurrenz zu suchen ist, sondern dass es in Widerspruch in der Subjektform an sich ist, quasi, in die man sich aber auch immer wieder reinzwingt und quasi sich zwar nicht bewusst dafür entscheidet, aber man landet immer wieder in ihr und will aber eigentlich dagegen rebellieren und sucht sich quasi ein Kollektiv oder Menschen, dem man alle negativen Eigenschaften, die das mit sich bringt, zuschreibt. Und deswegen ist das Zitat quasi ein einleitendes zum nächsten Punkt: Rassismus und Antisemitismus, oder besser zu dem Verhältnis von Rassismus und Antisemitismus. Im Zitat wird bereits angedeutet, was ich im Folgenden näher darzulegen versuche. Wie schon in den einleitenden Worten des Vortrages vorweggenommen, möchte ich die verschiedenen Begriffe und die darunter befassten Phänomene näher bestimmen. In aller Kürze soll der Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus weniger durch ihre konkreten Inhalte als in ihrem Verhältnis zum gesellschaftlichen Zwangszusammenhang begründet werden. In der ersten These der Elemente des Antisemitismus schreiben Horkheimer und Adorno: Für die Faschisten sind die Juden nicht eine Minorität, sondern die Gegenrasse. Das negative Prinzip als solches, von ihrer Ausrottung soll das Glück der Welt abhängen. Rassismus und Antisemitismus unterscheiden sich allen voran darin, dass die Opfer des Rassismus die Antithese zum Subjekt zu verkörpern hatten. In ihm artikuliert sich der Kampf gegen den Verlust des eigenen Subjektstatuses. Der Antisemitismus trägt den Widerspruch, welcher im Subjekt selbst liegt, an seinen Opfern aus. Man versucht unentwegt, brauchbares Subjekt zu bleiben und negiert sich zugleich als besonderes Individuum. Die Furcht vor dem Verlust der eigenen Subjektivität speist sich aus dem Gedanken, dass jene durch die geheimnisvollen Mächte des Abstrakten zur Auflösung gebracht werden. Das überwärtige, abstrakte Leben und dessen Personifizierung und nicht etwa das verzweifelte Klammern an den eigenen Subjektstatus ist dem antisemitischen Subjekt der Grund für die eigene drohende Nichtigkeit. Der Rassismus ist Ideologie der Konkurrenz aller kapitalisierten Subjekte gegen alle, die zum Verdrängungswettbewerb, zum Kampf ums Dasein naturalisiert wird. Ich lese es nochmal vor, so vielleicht ein bisschen. Der Rassismus ist Ideologie der Konkurrenz aller kapitalisierten Subjekte gegen alle, die zum Verdrängungswettbewerb, zum Kampf ums Dasein naturalisiert wird. Im Rassismus erkennt das Subjekt im anderen, so sehr es ihn auch in wahnhaften Ergüssen aus dem Weg schaffen zu strebt, aus dem Weg schaffen will, noch den kleinsten gemeinsamen Nenner. Der unwerte Mensch ist zumindest im Hinblick auf seine Eigenschaft als Arbeitskraftbehälter dem verfolgenden Kollektiv gleich. Im Antisemitismus fabuliert sich das Subjekt ein fleischgewordenes, alles zersetzendes negatives Prinzip herbei, welches es für alle schlechten Seiten der gegenwärtigen Gesellschaft verantwortlich macht. Oder besser als für alle schlecht empfundenen Seiten. Alles Übel wird in einer wahnhaften Welterklärung auf die Allmacht und Omnipräsenz eines zu vernichtenden Materials projiziert. Zu dem, was sich im Rassismus bereits versammelt findet, bietet der Antisemitismus zusätzlich die Möglichkeit, seinen Groll gegen die Autoritäten, respektive negativen Autoritäten, schadlos zu kanalisieren. Der Jude scheint, Zitat, bestens dazu geeignet, aufgrund seiner imaginierten Weltbeherrschungsabsicht und allmächtigen Bedrohung die Rolle der negativen Autorität einzunehmen. Der Rassismus ist im Grunde von bloß, und bloß steht hier kursiv, konformistischen Charakter, weil er sich im Rahmen von Vergleichung und Konkurrenz ereignet. Während im Antisemitismus als konformistische Rebellion gegen das Kapital, ob zwar es dieses auch auf dessen eigener Grundlage exekutieren will, zutage tritt. Abschließend lässt sich jener Gedankengang mit einem etwas polemisch geratenen, aber dennoch recht treffenden Zitat von Clemens Nachtmann zu Ende bringen. Antisemitismus ist der barbarische Aufstand aller ressentimentgeladenen und Opferwütigen, egal wie sehr sie mit welch rassistischen Vorwänden auch immer sich untereinander selbst ans Leder wollen. Es ist offenkundig, dass das Leid der Opfer rassistischer und antisemitischer Praxis durch eine Abgrenzung der Phänomene nicht relativiert werden darf. Dennoch ist es die Sache der Kritik, an den Ideologien aufzuzeigen, dass eine Scheidung der Begriffe für das Verhindern einer Bagatellisierung fortbestehender Verfolgungspraxis zwingend notwendig ist. Das gilt gerade in Bezug auf die bereits vorgestellte These Jan Philipp Reensmaas, denn es ist gerade das falsche Bewusstsein der Begriffe, was den Rassismus und den Antisemitismus in Identität setzt und den gegenwärtigen Antisemiten als probates Mittel zur Legitimation dient, fortwährend zu betonen, dass sie ja nicht die jüdische Rasse, sondern Israel und seine Bewohner in den Orkus wünschen und das anschließend als reine politische Argumentation verkaufen. Deren Lehre aus der Geschichte folgt dann schließlich auch der entsprechende Gesinnungskodex, welcher zu sich kommt, wenn ein Referent im Café Palästin in Freiburg unter tosendem Applaus seine Mutter zitiert, welche ihn frug, warum vergleichst du Israel mit Nazi-Deutschland? Ist Israel nicht schlimm genug? Um anschließend festzustellen, dass der Zionismus der ideologische Vorläufer des Nationalsozialismus sei. Mit dem Ende des Nationalsozialismus, also jetzt kommt quasi der Part über Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, und das könnte man anschließend auch noch gut diskutieren, glaube ich, weil der auf jeden Fall noch nicht ganz vollständig ist und ich da noch stark am drüber nachdenken. Ja. Mit dem Ende des Nationalsozialismus wurden dessen Verbrechen zu einem international verstandenen Synonym einer Praxis, die verschiedene Gruppen von Menschen als rassisch minderwertig erklärte, sie diskriminierte, unterwarf und schließlich ausrottete. In einem durch die UNO nach 1945 bestätigten Common Sense der Weltgesellschaft wird der Rassismus als unmenschlich verurteilt. In den 60er Jahren wurde die Verurteilung des Rassismus durch den antikolonialen Protest und den damit koinzidierenden antirassistischen Bewegungen in den Städten der Einwanderungsgesellschaften der Welt, allem voran den USA, verstetigt. Aus heutiger Sicht stellt sich also die Frage, inwieweit der Begriff Rassismus als Erklärungsversuch für bestehende Erscheinungen namhaft den gegenwärtigen Anti-Asyl-Protesten von Nutzen ist und was das für dessen Kritik bedeutet. Ausgehend von der Konstitution des bürgerlichen Subjekts unter dem Diktat der totalen Äquivalenz schafft das moderne Wirtschaftsgesetz, das nicht existieren kann, ohne zu expandieren, Bedingungen, unter welchen sich Menschen verschiedener Herkunft und Kultur einander angleichen. Die damit einhergehenden bevölkerungspolitischen Neuverteilungen haben eine auflösende Wirkung auf kulturelle oder wie auch immer verstandene Eigenheiten. Es gibt ja viele Synonyme, man könnte auch Gewohnheiten und Regionen sagen. Jedenfalls haben die darauf eine auflösende Wirkung. Auch wenn eine wirtschaftliche Gleichschaltung bei weitem nicht verwirklicht ist, so lässt sich der Fortgang kaum in Abrede stellen. Unter solchen Bedingungen und dem Blick auf die Verbrechen der Geschichte erscheint Rassismus, vor allem als Wesensmerkmal institutioneller Herrschaft, zunehmend als anachronistisch. Und um Christoph Türke zu bemühen, die verstockte Gewalt, mit der Anachronismen ihr Lebensrecht behaupten, gehört zum Brutalsten. Es soll an dieser Stelle keinesfalls behauptet werden, dass Rassismus ein nicht mehr existentes Phänomen ist, was durch einen Blick auf die Situation der Roma im heutigen Europa erschreckende Bestätigung finden dürfte. Doch halte ich es dennoch für wichtig, den Blick auf die Veränderungen der Argumentation zu werfen und diese gerade in Rückbindung auf die Konstitution des bürgerlichen Subjekts zu betrachten. Schon in der Untergangsvision Gouvignols steckt die Ahnung, dass die allumfassende Gleichschaltung, die die Wirtschaftsgeschichte tendenziell vollzieht, nicht von den scheinbar naturwüchsigen Kollektiven Halt machen wird. In den Elementen des Antisemitismus finden sich bezüglich der Verfolgungspraxis die Worte: Die Wut entlädt sich auf den, der auffällt ohne Schutz. Am Zeichen, das Gewalt an ihnen hinterlassen hat, entzündet endlos sich Gewalt. Im Todeskampf der Kreatur am äußersten Gegenpol der Freiheit scheint die Freiheit unwiderstehlich als die durchkreuzte Bestimmung der Materie durch. Und auch die rassistische Denkfigur entzündet sich am Sonderfall des Auffälligwerdens. Rassismus ist nur der Vorwand, das herabzusetzen, was das Subjekt als fremd erfährt. Und ruft man sich in Erinnerung, dass der verfolgenden Tat eben nicht immer stets der rassistische Gedanke vorangeht, wird klar, dass sich unter diesem Phänomen etwas Tieferes verbirgt. Nämlich die Furcht vor dem Fremden und den Hass darauf. Die hatte nämlich nicht seit jeher etwas mit dem Begriff der Rasse zu tun, sondern führt zurück zu dem, was im spezifischen Fremdsein gegenüber der eigenen Erfahrung erscheint. Undurchschaute Natur. Zitat: Rassismus ist eine Erscheinungsform von Fremdenfeindlichkeit, nicht umgekehrt. Das ist auch von Christoph Türke. Fremdenfeindlichkeit solcherlei Art vollzog und vollzieht sich bisweilen in unaufhörlicher Permanenz. Der Begriff Rasse siedelt sich auf einer Abstraktionsebene an, welche vor seiner Verwendung schlicht und ergreifend einfach noch keine Rolle spielte. Ihm vorangehend waren es Stämme und Sippen, später Völker und eben nicht schlussendlich Rassen, zu denen man sich zugehörig fühlte. Die Begriffe benötigen stets einer höheren Verallgemeinerungsleistung, denn der Begriff Rasse befasst im Gegensatz zum Volk eine ungleiche Anzahl mehr an Individuen unter sich. Was dem Rassismus, also an sich feindlich gesonnenen Kollektiv, Kollektiven vorausgeht, lässt sich als die Urmanifestation der Fremdenfeindlichkeit beschreiben. Das Festsetzen gesellschaftlicher Beziehungen ist jedoch, wie in der Identität durch Abgrenzung bereits beschrieben, die Bewegungsform des bürgerlichen Subjekts. Und ist der Rassismus eine zum Zwecke der Ausgrenzung auf Natur rekurrierende Ideologie, so ist er doch nicht ihr allem vorangehender Inbegriff. Vielmehr lässt er sich als eine Form begreifen, welche vom unaufhörlichen Drang des Subjekts, das eigene Selbst zu substanzialisieren, herrührt. Zitat: Diese Substanzialisierung ist eine von den Individuen jeweils in Konkurrenz zueinander stattfindende, als solcher aber allgemeiner Prozess, und das ist wichtig, dessen Inhalt austauschbar, an dem vielmehr die Form ausschlaggebend ist. Dieser Prozess kann im Sinne einer Möglichkeit weltanschauliche Ausmaße annehmen, wie sie es im 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch tat. Zu fragen bleibt, ob die Neigung abnehmenden Charakters ist. Dennoch ist es eventuell aufschlussreich, sich die gegenwärtigen Proteste gegen Asylbewerber anzusehen. Anja Fino veröffentlichte vor nicht allzu langer Zeit einen Artikel, welches sich mit den Unterschieden zwischen den Protesten gegen Asylbewerber in den 90ern und heute auseinandersetzt. Einer der gravierendsten Unterschiede besteht wohl in der medialen Reproduktion des Themas. So stellt sie fest, dass es im Spiegel 1991 noch hieß, das Boot ist voll, während eine TV-Spiegel-Moderatorin heute konstatiert, dass es sich bei den Protesten in Schneeberg um den dumpfen Fremdenhass im Erzgebirge handelt, der bescheuerten Annahme zugrunde liege, dass die ankommenden Flüchtlinge den sächsischen Bewohnern irgendetwas wegnehmen könnten. Nicht selten ist es der Fall, dass die Protestierenden von den Medien nicht wie in den 90er Jahren bestärkt werden, sondern dass ihnen Spott und Hohn entgegengebracht wird. Und auch in der Unterscheidung zwischen traditionellem und zivilgesellschaftlichem Protest kristallisiert sich ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal heraus. Hier gibt es einerseits Gruppen, also für den traditionellen Protest, wie in Schneeberg, die unverblümt mit den Kameraden der NPD Schulter an Schulter demonstrieren und deren Argumentationsmuster sich im Wesentlichen nicht von deren Jargon unterscheidet. Andererseits finden sich Zusammenschlüsse, welche gelernt haben, sich mit gesellschaftlich akzeptierten Protest in Szene zu setzen. Sie wissen, dass sie sich von Nazis abgrenzen müssen und auch wenn sie sich mit ihm im Groben einig sind. Erklärt wird dann, dass man ja nimmer etwas gegen Ausländer habe und anschließend werden Argumente herbeigeführt, die beweisen sollen, warum der eigene Wohnort gänzlich ungeeignet für die Asylunterkunft wäre. Die Fakten reichen hier von der unzureichenden Freizeit-, Einkaufs- und Nah- und Fernverkehrsanbindung bis hin zum nüchternen Eingeständnis über die Hässlichkeit und Trostlosigkeit der eigenen Heimat. Der Mensch des neuen Deutschlands weiß, dass er, um seiner Fremdenfeindlichkeit Luft zu machen, auf einen Erklärungsversuch zurückgreifen muss, welcher dem öffentlichen Diskurs entspricht. Was dem traditionellen und dem zivilgesellschaftlichen Prozess gleichermaßen eingeschrieben ist, ist die Angst vor der Kriminalitätsrate. Nur wird der in Schneeberg den Flüchtlingen als Wesensmerkmal eingeschrieben, während in Augsburg die Asylbewerber auf heuchlerisch empathische Weise als Opfer ihrer Umstände dargestellt werden. Den Unterschied der Proteste versucht Fino durch das Wirtschaftsgefälle von Ost und West zu erklären, was schon interessant ist, aber gerade eigentlich weniger zur Sache tut. Festzustellen ist, dass so unterschiedlich die Erscheinungsbilder auch sein mögen, sie doch ihren Grund im Fremdenhass haben, wie ihn Türke beschrieb und wie er sich im Verhältnis zur Subjektkonstitution entwickelt. Die Wirtschaftsordnung unterzieht die Menschen zwar einer Homogenisierung,